B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jartschik und folgenden Themen. Leben auf Sparflamme. Griechenland gelobt Besserung. Wirtschaften mit Sinn. Solide Haushaltsführung in Schweden und Finnland. Klagen auf Schadensersatz. JUKOS gegen Russland vor dem Gerichtshof für Menschenrechte. Streiten ums Prinzip. Tschechien wegen deutscher Fahndungsmethoden erbost. Darben ohne Hoffnung. Kinderarmut in Frankreich. Sowie schließlich Schwelgen in Erinnerungen von Deutschen, die nach Pommern zurückkehrten. Sie haben Besserung gelobt und die EU zeigt sich zufrieden. Die Frage ist nur, ob die von der griechischen Regierung nunmehr vorgesehenen Maßnahmen wirklich ausreichen werden, um die tiefe Wirtschaftskrise des Landes in den Griff zu bekommen. Viele haben da berechtigte Zweifel. Und auch die Haltung der Europäischen Union ist nicht ohne. Schließlich hat Brüssel jahrelang die Augen vor dem drohenden Desaster verschlossen, bis es eben nicht mehr ging. Birgit Schmeitzner kommentiert. Athen und Brüssel, das waren diese Woche zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite die Griechen, die lange Zeit die Höhe der neuen Staatsschulden verniedlicht haben und jetzt, nach dem Offenbarungseid und am Rande des Bankrotts, eine Radikalkur nach der anderen versprechen. Auf der anderen Seite die EU-Kommission, die aus dem Finanzfiasko in Griechenland eine Lehre zieht: mehr Kooperation in der EU und vor allem mehr Kontrolle, denn dann hätte man früher eingreifen und gegensteuern können. Beide Ansätze sind aller Ehren wert. Die griechische Regierung will dem aufgeblähten Beamtenapparat zu Leibe rücken, will Zusatzleistungen kürzen und die Mehrwertsteuer anheben. Das alles tut den Bürgern des Landes richtig weh. Aber nur so hat Griechenland überhaupt eine Chance, wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Und man muss kein Hellseher sein, um zu sagen, es ist eine Chance, keine Garantie. Auch die EU-Kommission kann keine Garantie abgeben, dass eine gemeinsame Wirtschaftspolitik der 27 Mitgliedsländer alles richten wird, dass man ein Land, das wie Griechenland vom Weg abzukommen und die anderen mitzureißen droht, mit links wieder auf Vordermann bringen kann. Aber die Kommission argumentiert zu Recht, dass Kontrolle eben manchmal doch besser ist als Vertrauen und dass man gemeinsam stärker ist. Gut auch, dass man aus alten Fehlern gelernt hat. Die Wachstumsstrategie Europa 2020 macht anders als der gescheiterte Vorläufer nicht den Fehler, zu viel auf einmal erreichen zu wollen. Weniger Zielvorgaben dieses Mal, aber alle dazu angetan, das Wirtschaftswachstum wieder anzuschieben, die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken und sich zu rüsten gegen aufstrebende Wirtschaftsgiganten wie zum Beispiel China. Dieses Kalkül findet Beifall bei der deutschen Industrie. Dieses Kalkül könnte aufgehen. Wenn die 27 Mitgliedsländer der EU mitziehen. Denn sie müssen letztlich alle Ja und Amen sagen zu den Vorschlägen der Kommission. Angesichts der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise sind die ehedem zögerlichen nationalen Regierungen zwar inzwischen eher bereit, zusammenzuarbeiten, doch der echte Wille, mehr Kontrolle abzugeben, fehlt. Das zeigt schon die zurückhaltende Reaktion etwa aus dem Bundeskanzleramt. Dazu kommt die Sorge, in einen Teufelskreis zu geraten. Entweder man erfüllt die wirtschaftspolitischen Ziele, investiert in Forschung, den Arbeitsmarkt, den Klimaschutz, oder man baut eben Schulden ab und verstößt so entweder gegen die einen oder die anderen Vorgaben. Idee also gut, Umsetzung schwierig. Ein Kommentar von Birgit Schmeitzner. Das wirtschaftliche Desaster in Griechenland lässt zuweilen den Eindruck entstehen, dass in anderen Staaten der EU alles ganz prima wäre, was ganz und gar nicht der Fall ist. Die Haushaltsdefizite, ob in Frankreich, Portugal oder den baltischen Staaten, sind nicht minder schlimm, wenn auch die Gründe dafür und die Auswirkungen freilich etwas anders gelagert sind. Und dennoch, es gibt auch positive Beispiele, etwa in Schweden oder Finnland. Albrecht Breitschuh über solide Haushaltsführungen in schwierigen Zeiten. Es ist noch nicht lange her, dass in Schweden deutlich vernehmbar nach der Einführung des Euro gerufen wurde. Die Finanzkrise hatte auch das skandinavische Königreich fest im Griff. Die heimische Währung, hieß es, biete nicht genügend Schutz, wenn es an den internationalen Finanzmärkten scheppere. Ein paar Monate später sind diese Stimmen verstummt. Die Verfechter der Krone geben wieder den Ton an. Die hat gegenüber dem Euro deutlich Boden gut gemacht und dass die europäische Gemeinschaftswährung so stabil nun auch nicht sei, hätte der Fall Griechenland ja eindrucksvoll belegt. Leider ist der schwache Euro genau das, was die auf Export ausgerichtete schwedische Wirtschaft so gar nicht gebrauchen kann, denn er macht die Produkte teurer. Trotzdem scheint das Land insgesamt gut aus der globalen Krise zu kommen. Finanzminister Anders Borch konnte Ende Februar berichten, dass sich der Haushalt trotz relativ hoher Arbeitslosigkeit schneller erhole als erwartet. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich die schwedische Wirtschaft ordentlich entwickelt. Das liegt an einer gestiegenen Binnennachfrage und an einer Erholung des Arbeitsmarktes. Schweden steht in der Krise besser da als befürchtet und mit einem höheren Wirtschaftswachstum als praktisch alle anderen europäischen Industrieländer. Und dieses Wirtschaftswachstum, verbunden mit höheren Steuereinnahmen, führe, so Borch, zu soliden Staatsfinanzen. Die Zahlen, die er dabei nannte, dürften nicht nur griechischen Politikern geradezu wundersam vorkommen. Wenn wir uns die öffentlichen Finanzen anschauen, so rechnen wir für 2012 mit einem ausgeglichenen Staatshaushalt. Von 2014 an dürften wir einen Überschuss von etwa 2% aufweisen. Das hätten wir vor kurzem auch noch nicht für möglich gehalten. Für 2009 sind wir noch von einem Haushaltsdefizit von 3% ausgegangen. Nun sieht es wegen verbesserter Steuereinnahmen eher so aus, als sollten wir bei 1,5% landen. Ein geordneter Haushalt genießt bei der bürgerlichen Regierung in Stockholm hohe Priorität. Insofern ist es auch kaum überraschend, dass die Neigung, Griechenland finanziell zu unterstützen, nur schwach ausgeprägt ist. Das seien innenpolitische Probleme, war die schwedische Linie während der gerade abgelaufenen EU-Ratspräsidentschaft. Und dass ein zerrütteter Haushalt kein Naturgesetz sein muss, wissen nicht nur die Schweden. Der Nachbar Finnland ging Anfang der 90er Jahre durch die größte Wirtschaftskrise seiner Geschichte mit einer Arbeitslosigkeit von 20% und einem Staat, der auch damals schon Milliarden in marode Banken stecken musste. Das Land verordnete sich eine Rosskur, im öffentlichen Bereich wurde extrem gespart, es gab zahlreiche Entlassungen, mit der Folge, dass Finnland von 1997 bis 2008 Haushaltsüberschüsse präsentieren konnte. Erst im letzten Jahr gab es wieder einen negativen Etat. Das Haushaltsdefizit hatte mit 2,2% aber immer noch einen Wert, von dem in Griechenland bis auf Weiteres nur geträumt werden darf. Am letzten Donnerstag begann vor dem Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein Prozess, der nicht nur politisch, sondern auch des Streitwerts wegen alle bisherigen Verfahren dieser Art in den Schatten stellt. Auf der Klägerbank sitzen Anwälte des ehemaligen russischen Energiekonzerns Yukos. Auf der Seite der Beklagten Rechtsvertreter der Moskauer Regierung. Es geht um sehr viel Geld und um das Ansehen des russischen Premiers Wladimir Putin. Martin Durm über ein ziemlich kompliziertes Verfahren mit Präzedenzcharakter. 68 Milliarden Euro. Nie zuvor haben Beschwerdeführer versucht, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte so viel Geld einzuklagen. Die Vertreter des ehemaligen Yukos-Konzerns fordern diese enorme Summe als Entschädigung für die Demontage ihres im Jahr 2005 zerschlagenen Unternehmens. Der ehemalige Yukos-Chef Alexander Chodorkowski wurde damals wegen Betrugs und Steuerhinterziehung zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Konzern wurde kurze Zeit später aufgelöst und von staatlichen russischen Unternehmen übernommen. Menschenrechtsorganisationen werfen insbesondere dem ehemaligen russischen Staatschef und amtierenden Ministerpräsidenten Putin vor, er habe auf diese Weise einen politisch unbequemen Gegner aus dem Weg räumen wollen. Chodorkowski wird derzeit erneut einen Prozess gemacht, diesmal drohen ihm wegen angeblich illegaler Ölverkäufe sogar 20 Jahre Gefängnis. Kritiker vermuten, dass es in diesem zweiten Prozess letztendlich darum geht, Chodorkowski endgültig hinter Gittern verschwinden zu lassen. Russlands prominentester Häftling verfügte als Yukos-Chef über ein Vermögen von geschätzten 15 Milliarden Dollar. Heute verbüßt er seine Haftstrafe in einem der hintersten Winkel Sibiriens. Der Straßburger Gerichtshof für Menschenrechte ist für den ehemals reichsten Mann Russlands die letzte juristische Hoffnung, Teile seines Vermögens und letztendlich auch seine Freiheit zurückzubekommen. Im laufenden Verfahren tritt allerdings nicht Chodorkowski als Kläger auf, sondern der ehemalige Konzern. Die Beschwerdeführer berufen sich nun auf Artikel 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der den Schutz des Eigentums garantiert. Chodorkowski selbst hat bereits 3 Beschwerden in Straßburg eingereicht, in denen er dem russischen Staat unter anderem vorwirft, er habe ihn nur aus politischen Gründen verfolgt und ruiniert. Chodorkowskis Klagen sind noch anhängig und es dürfte auch in diesem neuen Verfahren Monate dauern, bis die Straßburger Richter ein Urteil fällen. Das Thema sorgt immer wieder für Zündstoff. tschechische Autofahrer fühlen sich von der deutschen Polizei schikaniert. Sie klagen über willkürliche und erniedrigende Kontrollen entlang der deutsch-tschechischen Grenze. Der Prager Premierminister Jan Fischer hat das Thema deshalb jetzt zur Chefsache gemacht und fordert Aufklärung. Hintergrund ist der Beitritt Tschechiens zum Schengen-Raum im Dezember 2007. Damit fielen die Grenzkontrollen weg. Doch im Rahmen der sogenannten Schleierfahndung werden Autofahrer im deutsch-tschechischen Grenzgebiet weiterhin überprüft. Christina Jansen über rigide Polizeimethoden, die für Ärger sorgen. Schikane an der Grenze, so titeln die tschechischen Zeitungen. Immer wieder beschweren sich Autofahrer über Kontrollen durch deutsche Polizisten. An der Grenze zu Sachsen und Bayern, so der Vorwurf, würden tschechische Fahrer gezielt herausgepickt und gefilzt. Betroffene berichten, die Beamten in Zivil hätten nicht nur die Papiere sehen wollen, sondern auch Koffer durchwühlt und sich äußerst arrogant aufgeführt. Ein tschechischer Fahrer musste direkt am Straßenrand eine Urinprobe abgeben für einen Drogentest. Ein Vorwand für solche Kontrollen ist aus Prager Sicht das neue tschechische Drogengesetz, das den Besitz kleinerer Mengen von Marihuana, Kokain oder Heroin legalisiert. Doch der Chef der tschechischen Bürgerdemokraten, Ex-Premier Mirek Topolánek, hält das für absurd. Ich gehe davon aus, dass es sich bei diesen Fällen um massive Schikane handelt. Das ist etwa so, als würden wir bei den deutschen Fahrern mit ihren schnellen Autos kontrollieren, ob sie irgendwelche Sexualkrankheiten haben, weil aus Deutschland mehr Sextouristen nach Tschechien kommen als aus anderen Ländern. Das ist inakzeptabel. Der Streit ist nicht neu. Insgesamt hat das tschechische Innenministerium seit 2008 mehr als 100 Beschwerden registriert. Tschechiens Premier Jan Fischer fordert nun, alle Vorfälle gründlich zu untersuchen. Dieses Thema haben wir schon länger. Das Innenministerium befasst sich damit und ich werde das nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich habe den Innenminister deshalb dazu aufgefordert, sich dieser Sache ernsthaft anzunehmen und mich und die gesamte Regierung über das Ergebnis zu informieren. Das tschechische Innenministerium sucht indessen nach eigenen Angaben schon seit Monaten das Gespräch mit der deutschen Seite. Bislang ohne Erfolg, sagt Tomáš Heischmann vom Innenministerium. Wir sind der Ansicht, dass die Schleierfahndung im Widerspruch zum Schengener Abkommen steht. Es kommen immer mehr Beschwerden und obwohl wir eine ganze Reihe dieser Beschwerden an die entsprechenden Stellen in Sachsen, Bayern oder Berlin weitergeschickt haben, war die Antwort aus Deutschland immer eindeutig. Ein deutscher Grenzpolizist oder Zöllner hat das Recht, jeden Menschen auf deutschem Gebiet auch ohne Verdacht anzuhalten. Ich muss sagen, auf der deutschen Seite gibt es einfach keinen Willen, darüber zu verhandeln. Anders als in Österreich, wo man sich in ähnlichen Fällen gesprächsbereit gezeigt habe. Der deutsch-tschechische Kontrollstreit hatte schon im vergangenen Jahr hohe Wellen geschlagen. Nach zahlreichen Beschwerden tschechischer Autofahrer hatte das Innenministerium in Prag sogar mit Vergeltung gedroht. Die tschechische Polizei werde nun ihrerseits verstärkt deutsche Autofahrer kontrollieren. In die Tat umgesetzt wurde diese Drohung nicht, doch der Streit schwelt weiter. Die Kritik ist nicht neu und dennoch scheint die französische Regierung für jene, die da Alarm schlagen, wenig Verständnis zu haben. Dabei sind die Zustände mehr als beschämend. Die Rede ist von Kinderarmut in einem der reichsten EU-Staaten. Über eine 500.000 Kinder, sagen Hilfsorganisationen, leben in Frankreich in zum Teil katastrophalen Verhältnissen, unter anderem, weil es viel zu wenige Sozialwohnungen gibt. Ann-Christine Heckmann über traurige Kinderschicksale im Land der Luxusmarken. Von Akims Familie freut sich keiner so recht, nach Hause zu kommen, denn hier ist es eng. Zu fünft leben sie auf 9 Quadratmetern. Seit 4 Jahren ist das so, der Kleinste kennt es gar nicht anders. Abends wird der kleine Esstisch beiseite geschoben, die Couch ausgeklappt und Matratzen auf den Boden gelegt. Eng nebeneinander schlafen sie dann, jeder hat seinen festen Platz. Ja, ma fille. Hier schläft meine Tochter, daneben mein Sohn und dann unsere Kleinste da hinten in der Ecke. Von einem Bett können wir nicht mal träumen. Alle schlafen auf dem Boden. Akim schämt sich, dass er seiner Familie nichts Besseres bieten kann. Er ist Maurer und verdient den Mindestlohn. Doch in Paris ist das nicht viel wert. Günstige Wohnungen gibt es nicht. Für Akim und seine Frau ist es schlimm, aber sie wissen, noch mehr leiden die Kinder. Vor ihren Klassenkameraden ist es ihnen peinlich. Melanie ist 10. Viele Freundinnen hat sie nicht. Wenn mich mal eine Freundin zum Geburtstag einlädt, dann sagt sie, du feierst ja nie. Dann antworte ich, wir feiern nur im Familienkreis, Freundinnen kann ich nicht einladen. 3,5 Millionen Menschen leben in Frankreich unter unwürdigen Bedingungen. Darunter sind 600.000 Kinder. Tendenz steigend, sagt die bedürftigen Organisation Abbé Pierre. C'est effectivement dramatique, c'est-à-dire que die Situation ist in der Tat dramatisch. Dass es so etwas in einem entwickelten Land wie Frankreich gibt, ist unglaublich. Der Grundsatz der Gleichheit wird mit Füßen getreten, denn Kinder, die so leben, sind einfach benachteiligt. Le maître est bafoué parce que ces enfants-là, ils ont quand même beaucoup moins de chance que les autres de s'en sortir. Das spürt auch Farida. Sie wohnt mit ihren Eltern und drei jüngeren Geschwistern auf 36 Quadratmetern. Erst abends spät hat sie die nötige Ruhe zum Lernen. In der Schule hat sie dann Probleme. Ich bin müde in der Schule und dann kann ich mich nur schwer konzentrieren. Farida ist auch oft krank. In der Wohnung ist es feucht, der Putz bröckelt, in den Ecken schimmelt es. Solche Bedingungen seien Menschen unwürdig, kritisiert Patrick Dutrelligne von der Hilfsorganisation Abbé Pierre. Es gibt viele Kinder, die krank werden. Manche haben Vergiftungen wegen der hohen Bleikonzentration in den Wandfarben. Auch Atemwegserkrankungen sind keine Seltenheit, wenn die Wohnungen feucht und marode sind. Immer wieder hat die französische Regierung mehr Sozialwohnungen versprochen. Rund 20.000 wurden alleine im letzten Jahr geschaffen. Doch das ist zu wenig. Vor allem, weil seit 2006 die Zahl der neu erschlossenen Sozialwohnungen jährlich sinkt, die Nachfrage aber steigt. Und noch ein Problem gibt es. Einen Mietspiegel wie in Deutschland gibt es in Frankreich nicht. Die Behörden achten nicht auf ein ausgewogenes Prinzip von Angebot und Nachfrage. Vor allem in den Ballungsräumen wie Paris oder am Mittelmeer ist es schwer, für kleines Geld eine ordentliche Wohnung zu finden. Eine Situation, die sich auch in den nächsten Jahren nicht verändern wird, befürchtet Patrick Dutrelligne. Die Lage ist sehr ernst und ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Ganz im Gegenteil. Von 1945 gehörte Neuwarp, wie der auf einer Halbinsel zwischen dem Neuwarper See in Mecklenburg-Vorpommern und dem Stettiner Haff liegende Ort auf Deutsch heißt, zu Deutschland. Die letzten dort noch verbliebenen von den ursprünglich 2000 deutschen Einwohnern mussten 1947 Neuwarp verlassen. Bis zur politischen Wende 1989 trauten sich nur wenige, ihre ehemalige Heimat zu besuchen. Das hat sich geändert. Manch einer ging sogar so weit, dass er sich in Nowe Warpno, wie der Ort heute heißt, traute, ganz niederzulassen. Uwe Konrad und seine in Stettin geborene Frau etwa. Andrzej Stach über eine geglückte Rückkehr, die nicht ganz einfach war. Da ist eine Pforte, die ist nie verschlossen. Das war früher zu deutschen Zeiten auch so, dass man zum Nachbarn eine Pforte hatte. Zusammen mit seinen Eltern und zwei Geschwistern musste Uwe Konrad 1947 als siebenjähriges Kind Neuwarp mit dem letzten Transport verlassen. Über Stettin gelangten sie nach Dessau. Nach einigen Wochen gingen sie von dort nach Ried. Der Ort liegt auf der deutschen Seite des Neuwarper Sees und in unmittelbarer Nähe von Neuwarp. Vater ist wieder zurück nach Ried hier, weil er war Fischer und er brauchte Wasser, um zu fischen. Und außerdem hat sich zu der Zeit niemand vorstellen können, dass die Polen für immer hier bleiben. Nach dem Gymnasium studierte Uwe Konrad Tiermedizin in Ost-Berlin. Zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern lebten sie dann 25 Jahre lang auf der Insel Usedom, wo er als Tierarzt arbeitete. Nach der Freilassung seines Sohnes, der beim missglückten Fluchtversuch in den Westen verhaftet worden war, entschlossen sie sich im Sommer 1989, zusammen in die Bundesrepublik auszureisen. In Westdeutschland ging es ihnen finanziell nicht schlecht, erzählt der Tierarzt. Nachdem Uwe Konrad neben seiner inzwischen körperlich schwer behinderten und auf den Rollstuhl angewiesenen Frau Rentner wurde, beschlossen beide, in die alte Heimat zurückzukehren. Wir hatten ein Haus zur Miete in Lauenburg, haben wir gelebt, in der alten Bundesrepublik. Bei Hamburg. Bei Hamburg. Wir wussten aber dann alsbald, als die Grenze auf war, wenn wir in Rente gehen, gehen wir zurück nach Pommern. Pomorze, nicht auf Polnisch, ja. Ob es nun Pommern ist oder Pomorze, das ist wszystko jedno. Weil Ausländer keine Grundstücke im polnischen Grenzgebiet ohne die Genehmigung des Innenministeriums in Warschau erwerben konnten, hat sich Uwe Konrad an eine befreundete polnische Familie gewandt. Mit deren Hilfe kauften sie dann im Jahre 2002 ein 1000 Quadratmeter großes Grundstück am Rande von Neuwarp. Zuerst nur mit lebenslangem Nutzungsrecht für sie und ihre Kinder. Unser Sohn ist Architekt und hat das Haus gebaut für seine Eltern und für Rollstuhl. Dass alles bequem ist und groß und die Türen groß sind, den Durchgang und so, überall wo seine Mutter ist, dass es gut ist für sie. Voriges Jahr und 5 Jahre nach dem EU-Beitritt Polens konnten die Eigentumsrechte offiziell und grundbuchamtlich auf Uwe Konrad übertragen werden. Inzwischen haben beide sich sehr gut in Nowe Warpno eingelebt. Besonders glücklich sind die Konrads über die guten und hilfsbereiten Nachbarn. Sie treffen sich mit ihnen oft zu verschiedenen Feiern, unternehmen viel gemeinsam und helfen einander. Also einmal kommen wir privat recht zusammen zu Geburtstagen und zu Weihnachten laden sie uns immer ein. Wir haben Hochzeiten hier mitgemacht. Also wir sind wirklich sehr viel mit Polen zusammen und gerne. Eine örtliche Haushaltshilfe kommt einmal die Woche und kümmert sich um die Hauspflege. Das Essen für sich und seine Frau macht Uwe Konrad selbst. Außerdem kümmert er sich um seine zahlreichen Haustiere. In den letzten Jahren wurde in der kleinen malerischen Stadt vieles renoviert. Uwe Konrad lobt den Bürgermeister und den Gemeinderat für das Engagement bei der Pflege der deutschen Baudenkmäler und der Annäherung zwischen den alten und den heutigen Einwohnern. Viele der heutigen Einwohner wurden selbst aus den ehemals polnischen Ostgebieten vertrieben und in Neuwarp angesiedelt. Deshalb können sie auch die Gefühle der Deutschen verstehen. Der 60-jährige Bürgermeister von Neuwarp, Władysław Kieraga, besucht manchmal die Konrads und lädt sie auch zu sich in sein Haus ein. Sie sind zu Freunden meiner Familie geworden, erzählt der Bürgermeister. Von den polnischen Einwohnern in Neuwarp werden die Konrads geschätzt und gemocht. Nicht nur dafür, weil sie nette Menschen und gute Nachbarn sind, sagt Kieraga. Wichtig sei auch eine andere Sache. Die Polen legen großen Wert auf Traditionen. Sehr wichtig sind zum Beispiel die Großmutter und der Großvater und das Verhältnis zur Familie. Und ein großer Teil der Hochachtung, die Uwe hier genießt, kommt daher, dass er sich so sehr um seine Frau kümmert. Denn als sie schwer krank wurde und völlig auf seine Hilfe angewiesen war, hat er sie nicht etwa in ein Altersheim für unheilbar Kranke gegeben, sondern er ist bei ihr geblieben und pflegt sie wirklich Tag und Nacht. Und das wird von allen hier hoch geachtet, weil er seiner Frau einmal gelobt hat, mit ihr im Guten und im Schlechten bis zum Lebensende zusammen zu bleiben. Und das macht er auch wirklich. Nach 7 Jahren in Nowe Warpno fühlen sich die Konrads dort wieder zu Hause. Inzwischen haben sich auch ihre Familien damit abgefunden. Die sind ganz ruhig geworden. Zuerst haben sie gesagt, naja, das Haus ist ganz schön, es müsste nur woanders stehen. So ungefähr, wie kann man unter den Polen leben? Und wir fühlen uns sehr wohl hier mit allen Polen auch. Also, und die ersten 3 Jahre, wenn ich gesagt hatte, bei uns, dann habe ich die DDR gemeint, Deutschland gemeint. Und jetzt, wenn ich sage, bei uns, meine ich Polen. Und uns kann es gar nicht besser gehen als hier. Das ist eine schöne Stadt, Wasser ist hier und Wald ist hier. Und wir haben eine wunderbare Aussicht und meine Frau kann auf die Straße gucken. Und wir können es nicht besser haben, als wir es haben. Soweit diese Reportage von Andrzej Stach, so viel im Europa-Report heute.